Bitteschön. Aha. Hallo, guten Tag. Mein Guten Name Tag. ist Gürbüz. Ich bin als Assistentärztin tätig in der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja. Okay. Kursum ablauf. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Danach komme ich sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden, okay? Ja. Und wie heißen Sie? Ich heiße Margarete Silberstein. Könnten Sie bitte Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, Margarete M A R Mhm. G A R E T E. Margarete Und Silberstein? Silberstein, wie Silber. Genau. S I L BERSTEIN, Silberstein. Okay. Ich bin Okay, eine Frau. Frau. Ich bin eine Frau. Okay. Frau Silberstein, wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 4. April 1982. 82. Und wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,71 Meter groß und Mhm. wiege 63 Kilo. 63. Okay. Was für Beschwerden haben Sie, Frau Silberstein? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit 2 Tagen habe ich Fieber, so bis ungefähr 39, und habe starkes Schwitzen und habe auch etwas Durchfall. Durchfall. Okay. Sie haben auch seit 2 Tagen starke Schwitzen und Durchfall, oder? Und Fieber. Und ja, Fieber. Wann haben Sie die Körpertemperatur gemessen? Wo oder wann? Wo? Wo und wann? Beide. Im Mund. Ich habe im Mund gemessen und zuletzt habe ich gemessen vor 2 Stunden. Okay. Und die war 39 Grad. Ja. Was haben Sie dagegen gemacht oder eingenommen? Bis jetzt habe ich noch nichts eingenommen. Okay. Haben Sie Schmerzen, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen Nein, habe ich oder nicht. Halsschmerzen? Keine Okay. Schmerzen. Okay. Und Sie haben schon erwähnt, Sie haben auch Durchfall seit 2 Tagen. Wie sieht der Stuhl aus? Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt? Nein, der Stuhlgang ist, nee, Blut habe ich nicht bemerkt. Es ist so wässrig und etwas Schleim, so 3 bis 4 Mal am Tag. Okay. Und was haben Sie gegessen, bevor die Fieber aufgetreten hat? Sie ist. Bevor das Fieber aufgetreten ist, nichts Besonderes. Ich habe die letzten 2 Tage, seitdem ich das Fieber habe, auch wenig Appetit. Aber vorher habe ich nichts gegessen, wo ich einen Zusammenhang sehe mit dem Fieber und dem Durchfall. Okay, ich verstehe. Und hat jemand in Ihrer Umgebung ähnliche Beschwerden? Nein, niemand. Leben Sie alleine oder mit Ihrer Ja, Familie? ich lebe alleine, ja. Okay, ich verstehe. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, ich war bis vor einer Woche war ich für 4 Wochen in Westafrika, Ach so. im Senegal. Wann mal zurück Flug? Ja, ich bin vor einer Woche ungefähr, vor einer guten Woche zurückgekommen. Okay. Hatten Sie auch in Afrika ähnliche Beschwerden? Nein, die begannen erst vor 2 Tagen. Okay, ich verstehe. Und wie lange haben Sie da gewesen? Ich Sind Sie bin da gewesen? gut 4 Wochen bin ich dort gewesen als Krankenschwester. Ach so, okay. Ich verstehe. Und haben Sie auch weitere Beschwerden, Gewichtsveränderungen, Herzrasen, Herzstolpern? Nein, nein. Hauptsache dieses Fieber und dann bin ich schlapp und eben und der Durchfall. Sind Ihnen übel? Ist Ihnen übel? Ja, etwas übel, aber gebrochen habe ich nicht. Okay. Und Frau Siebestein, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, ich nehme etwas ein für die Schilddrüse. Da heißt es, da habe ich so eine chronische Entzündung und mit einer Unterfunktion. Das nehme ich aber schon bestimmt 20 Jahre, dieses Medikament. Besuchen Sie Ihren Hausarzt regelmäßig? Na, vielleicht einmal im Jahr, aber einmal im Jahr gehe ich auch zum Betriebsarzt in der Klinik, wo ich sonst arbeite. Okay, ich verstehe. Und Schilddrüsenunterfunktion seit 20 Jahren haben Sie, Ja, oder? ungefähr 20 Jahre. Nehmen Sie Medikamente dagegen? Ja, ich nehme L-Thyroxin. Welche Dosis nehmen Sie ein? 75, eine morgens. Und haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, ich habe etwas Heuschnupfen gegen Gräser und Getreide. Wie äußert sich der Heuschnupfen? Einmal im starken Naselaufen und Augen, aber auch manchmal habe ich auch etwas Luftnot und dann nehme ich einige Tage dann ein Asthmaspray. Nur bei Bedarf nehmen Sie Ja, Asthma-Spray. ja. Wissen Sie den Namen von Spray? Der Asthmaspray heißt. Nein, da muss ich nachgucken. Das habe ich jetzt in der Aufregung vergessen. Nicht schlimm, okay. Und noch andere Erkrankungen haben Sie oder das war's? Und Erkrankungen nicht. Nö. Okay. Okay, wurden Sie schon mal operiert, Frau Sieberstein? Ja, zweimal. Ich wurde als Kind, da war ich vielleicht 8 Jahre alt, an den Mandeln operiert und mit 11 Jahren am Blinddarm. Sind beide Operationen komplikationslos verlaufen? Ja, das war alles gut. Okay. Frau Silberstein, Sie haben schon erwähnt, Sie haben Heuschnupfen. Außer Heuschnupfen haben Sie Allergien gegen etwas? Nein, ist nicht bekannt. Okay, Unverträglichkeiten gegen etwas haben Sie? Nein, ich kann alles vertragen. Okay, das ist gut. Und rauchen Sie, Frau Silberstein? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber sehr unregelmäßig. Also vielleicht einmal die Woche, vielleicht ein Glas Wein. Aber es gibt auch eine Zeit, wo ich dann 2 Wochen gar nichts trinke. Okay, ich verstehe. Und Frau Sieberstein, Sie haben schon gesagt, Sie rauchen nicht, aber früher haben Sie geraucht. Nein. Das ist sehr gut. Und bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Okay. Und Sie haben schon gesagt, Sie leben alleine. Sind Sie verheiratet oder ledig oder Nein, nein, verwitwet? ich bin nicht verheiratet, ich bin ledig. Okay. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Sind Sie Krankenschwester? Ja. Stimmt? Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Stress bei der Arbeit? Genau. Ja, die Arbeit ist schon anstrengend, aber sie macht mir auch Spaß. Ja, okay. Ich verstehe. Und Frau Silberstein, leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben noch, ja. Haben Ihre Eltern irgendwelche Erkrankungen? Ja, der Vater hat hohen Blutdruck. Er ist 68 und die Mutter ist 65, die hat etwas Alterszucker und auch etwas Asthma. Okay. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich. Die hat auch so eine Schilddrüsenentzündung wie ich, so eine chronische Schilddrüsenentzündung. Okay, auch Unterfunktion, meinen Ja, Sie? sie muss auch ein Medikament nehmen. Okay, ich verstehe. Und Frau Silberstein, sind Sie vollständig geimpft? Ja, besonders jetzt vor der Fahrt nach Afrika sind nochmal alle Impfungen gemacht worden, Hepatitis und Gelbfieberimpfung und Tetanus, das alles das normale Programm für so eine Tropenreise. Und auch ich habe 4 Covid-Impfungen. Ja, das ist sehr gut. Und bekommen Sie Ihre Periode regelmäßig? Haben Sie Probleme? Ja. Nein. Okay. Okay. Frau Silberstein, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Oder möchten Sie etwas fragen? Ja, ich mache mir etwas Sorgen, was das sein kann, weshalb ich jetzt plötzlich Fieber bekomme. Ich habe da auch Tabletten genommen während der Zeit und bevor ich hinflog und jetzt auch noch einige Tage danach noch, sollte ich dann noch Tabletten nehmen, das ist gegen Malaria. Aber trotzdem habe ich jetzt Fieber. Okay, ich verstehe Ihre Sorge. Ich werde so als Ihre körperliche untersuchen und danach werde ich Blut abnehmen, natürlich Stuhluntersuchungen durchführen. Momentan kann ich nicht genau sagen, was Sie haben, aber nach der Untersuchungen werde ich mit Ihnen nochmal sprechen, okay? Okay, gut, so machen wir es. Okay. Gut. Dann 5 Minuten brauchen Sie zum... Ja, aber hat jemand Fragen? Keiner. Keiner, okay, 5 Minuten. Ja. Okay, bis gleich. Ja. Okay, bis gleich. Bereit? Alles klar, ja. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistentärztin tätig in der Notaufnahme und würde gerne eine neue Patientin vorstellen, wenn Sie Zeit hätten. Ja. Okay. Frau Silberstein ist 40 Jahre alt und 1,71 Meter groß, 63 Kilogramm schwer. Frau Silberstein stellte sich wegen seit 2 Tagen bestehende Fieber, Hyperhidrose und Diarrhö vor. Die Patientin gab an, dass die Körpertemperatur bei 39 Grad lag. Die Patientin hat oral gemessen und der Stuhl sieht schleimig und wässrig aus. Die Patientin hat kein Blut im Stuhl bemerkt und außerdem klagte Patienten Nausea, Inappetenz, ja, Nausea und Inappetenz. Und die Patienten teilte mit, dass sie vor einer Woche aus Afrika zurückgeflogen ist. Was hat die Patientin dort gemacht? Hat sie Urlaub gemacht? Nein. Wegen Arbeit war die Patientin in Afrika. Sie ist Krankenschwester. Okay. Und sie war 4 Wochen lang in Afrika. Mhm. Und Fragen nach Bauchschmerzen, Nausea, Gewichtsveränderungen und Kopfschmerzen, Tachykardie wurden verneint. Und als Vorerkrankungen nannte die Patientin, sie leidet an Hypothyreose seit 20 Jahren und Polynosis gegen Graser, unter Polynosis gegen Graser. Graser und Getreide. Getreide. Okay, Getreide. Und bezüglich Medikamente nimmt sie Eltroxin 75 Milligramm einmal morgens und bei Bedarf Asthma-Spray und keine Angabe zum Namen von Spray. Ja, okay. Und bei der Patient wurde mit 8 Jahren Tonsillektomie und mit 11 Jahren Appendektomie durchgeführt. Ja. Die beiden Operationen sind Ein ganz kleinen Moment okay. mal, ich muss gerade die Tür öffnen. Kleinen Moment. Okay, ja. Aber Alles gut. der Fahrstuhl öffnet sich nicht. Aber das bekommen wir hin, das Problem. Aber geht gut momentan. Sie ist im Fahrstuhl, aber alles in Ordnung. Okay, das ist gut. Okay. Und was habe ich gesagt? Ja. Als Operationen wurde Tonsillektomie mit 8 Jahren und Appendektomie mit 11 Jahren durchgeführt. Die Ja. beiden Operationen sind komplikationslos verlaufen. Ja. Und die Patientin, wie gesagt, hat Allergie gegen Gräser und Getreide, die sich mit Ruhnöre und manchmal Atemnot Oh. äußert. Und sie ist nicht Raucherin. Sie trinkt gelegentlich Alkohol, ein Glas Wein pro Woche. Und Frage nach Noxen wurde verneint. Okay. Sie ist Ja. ledig und lebt alleine. Wie gesagt, sie ist Krankenschwester. In der Familienanamnese ergab sich, die Mutter leidet unter Diabetes mellitus und Asthma. Der Vater leidet an arterielle Hypertonie und eine Schwester leidet an Hypothyreose. Und die Patientin ist Thyreose, ja, Hypothyreose. Thyreose. Und die Patientin ist vollständig geimpft. Ja. In welchem Land war denn die Patientin tätig in Afrika? Ja, ich habe nicht gefragt. Ich habe es Senegal. Senegal. im Senegal. Senegal. Senegal, gut. Ja. Hat die Patientin eine Malaria-Prophylaxe betrieben? Genau, sie hat schon erwähnt, sie hat Malaria-Prophylaxe bekommen und alle anderen Erkrankungen wie Hepatitis A, Ja, Hepatitis okay. B. Gut. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Alle anamnestischen Angaben deuten auf am ehesten Gastroenteritis hin. Okay. Und als Differentialdiagnose kommt Malaria in Betracht, Ja, okay. sozusagen. Gut. Ja. Und Also die Vorgeschichte mit Fieber, auch mit Diarrhoe, kann sowohl, denke ich, an eine Gastroenteritis oder an eine wie auch immer geartete Infektion des Magen-Darm-Traktes denken lassen, aber auch an eine Malaria. Es gibt ja Malariafälle, die nur Durchfall haben, erstmal und kein Fieber unbedingt. In diesem Fall würde ich sagen, obwohl die Patientin eine Prophylaxe betrieben hat, wissen Sie, womit sie die Prophylaxe betrieben hat? Ich habe nicht gefragt. Okay, das wäre ganz wichtig zu fragen. Wenn sie die jetzt nach einer Woche beendet hat, die Prophylaxe, dann sollte man meinen, dass es Atovaquon war oder Malarone. Das wird ja nach 7 Tagen dann beendet. Aber wir wissen ja auch von Fällen, dass trotz Prophylaxe eine Malaria-Infektion auftreten kann. Ja, Ähm, stimmt. und äh, sie kommt aus dem Senegal, 4 Wochen, das ist Malaria-Gebiet, muss man zumindest dran denken. Und wir können ja die Diagnostik jetzt diesbezüglich machen, im Sinne eines sogenannten dicken Tropfens im Labor. Dann haben wir relativ schnell eine Malaria entweder ausgeschlossen oder festgestellt und zuzüglich eben auch Stuhluntersuchungen auf pathogene Ja. Ja, ich bin damit einverstanden. Sie haben das sehr systematisch erfasst, die Anamnese sehr systematisch erfasst und in einer guten Sprachwahl. Das finde ich sehr gut. und haben auch dann bei der Vorstellung beim Oberarzt die erforderlichen und notwendigen medizinischen Fachbegriffe verwendet. Das denke ich, finde ich auch sehr gut. Ich hätte Danke. noch so ein bisschen hingeführt Richtung Malaria oder Infektionen noch mal zu fragen, vielleicht was sie da gemacht hat, wo sie da gearbeitet hat, im ländlichen Gebiet oder vielleicht in einer größeren Stadt. Aber wir wissen eben, es ist ein hohes Infektionsrisiko da, Richtung Malaria und auch natürlich Richtung einer infektiösen Darmerkrankung. Ja, Und danke schön. denken wir, das, was man als erstes ausschließen sollte, wäre wahrscheinlich eine Malaria, weil man die dann auch möglichst natürlich dann auch zügig behandeln sollte. Und wenn sie jetzt 3 Tage, 2 Tage Fieber hat und viel geschwitzt hat, braucht sie sicherlich jetzt auch eine parenterale Ernährung mit Infusion, um zu gucken. Ja, aber Okay. sonst finde ich, haben Sie das sehr gut gemacht. Okay, Wann danke schön. haben Sie Prüfung? Am 12. September. 12. September, ja, da haben Sie ja noch Zeit. Genau. Was machen Sie in der ganzen Zeit? Sie können das ja. Ja, ich muss umziehen, deswegen Ja. suche ich ein Haus Ja. erstmal. Ich beschäftige mich damit Okay. momentan. Okay, also viel zu tun. Genau. Dann wünsche ich Ihnen für die kommende Zeit und auch für die Prüfung alles Gute. Okay, danke schön für heute. Schönen Gut. Tag, schönen Abend. Ja. Ja, wollen wir wieder nächste Woche machen? Ja, nächste Woche um 18 Uhr, Ja, Mittwoch. gerne. 18 Uhr nächste Woche. Ja, Dann vielen sehen wir uns Dank. dann. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend und eine gute Woche. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.